WDR 5. Neugier genügt. Meistens begibt man sich auf eine Reise. Diese Reise hat sich zu mir begeben. Eine Freundin, ich nenne sie hier Reinhild, hatte sie gebucht, musste aber zu Hause bleiben. Ihr Mann war krank geworden. Ob ich nicht Lust hätte, statt ihrer daran teilzunehmen, fragt sie mich vor 2 Wochen. Masuren. Da war ich doch schon lesend mit Gräfin Dönhoff, der späteren Journalistin aus der Wochenzeitung Die Zeit, durch Alleen geritten. Ich hatte versucht, mir die Weite vorzustellen, von der so viele schwärmen. Und nun hatte ich die Gelegenheit, mir das anzusehen. Und in meinen Terminplan passte die Reise auch. Ich versprach also Reinhild, jeden Tag eine SMS zu schicken und mich vor der einzigen Plage zu schützen, die Masuren bereithalten soll. Vor Mücken. Ich packte Antimückenchemikalien in allen Aggregatzuständen ein. Und auch jetzt bin ich schon gut eingesprüht an diesem ersten Morgen in Masuren. Der Nikolaiki-See glänzt silbrig, im Schilf am Ufer eine Schwanenfamilie. Sie hält Abstand zu dem weißen Flussschiff, das für diese Woche mein Zuhause sein wird. Gestern Abend sind wir hier angekommen, nach dem Flug bis Warschau und einer Busfahrt von gut 5 Stunden. Wir, das ist eine Reisegruppe von etwa 30 Personen, wir werden immer in kleinen Grüppchen und selbstständig auf gemieteten Rädern von See zu See fahren, durch Wälder, Dörfer, zu Menschen und durch die Geschichte Polens, die in den letzten Jahren eine hoffnungsvolle Wendung genommen hat. Jetzt aber genug sinniert, ins Wasser schwimmen, denn danach begegnen wir einer Frau, auf die ich besonders gespannt bin. Das Ganze fing an mit der Liebe, wie immer. Mein Sohn hatte sich nämlich in die Tochter des Gestüts verliebt. Und dann war er nicht mehr aus Masuren rauszuprügeln. Besuch bei Renate Marsch-Potocka. Ich war lange Zeit Korrespondentin für die dpa in Warschau. Ich war 65 bis 70 und dann wieder 74 bis 96. Heute ist sie 80 Jahre alt und lebt in dem masurischen Weiler Gaukowo. Und sie erzählt, was hier mit der Liebe ihres Sohnes begann. Gaukowo, das sind weite Pferdekoppeln, ein Gestütshaus und ein, wie es scheint, perfekt restauriertes Holzhaus. Es hat eine lange, sehr ostpreußische Geschichte, die jüngst eine seltsame Wandlung im Sinne des Wortes erfuhr. Das war also schon ziemlich kaputt und wenn wir das nicht gerettet hätten, wäre es wahrscheinlich auch Brennholz geworden. Das Holzhaus gehörte den Grafen Lehndorf, ein Sommerhäuschen ihres Schlosses in Steinort, etwa 70 Kilometer von Gaukowo entfernt. Dieses Haus war halb verfallen, als Renate Marsch-Potockas Sohn Alexander einen kühnen Plan fasste. Er ließ das Haus Balken für Balken abbauen und in Gaukowo, wo er die Gestütstochter liebte, zeitweise, wie sich später herausstellen sollte, wieder aufrichten. Seine Mutter war zunächst entsetzt. Ich dachte erst, mein Sohn ist endgültig verrückt geworden, nicht, als er auf die Idee kam, eine Schnapsidee, dieses Trümmerhaufen hierher zu versetzen. Aber es ist wirklich schön geworden. Und deshalb wollte sie, die inzwischen auch die meiste Zeit des Jahres hier auf dem Land verbringt, mehr aus dem Haus machen als nur ein Restaurant. Dann dachte ich, da ich ja selber auch Journalistin bin, schönen guten Tag, das ist unser Hund. Wenn wir schon das Haus hier aus Steinort haben, dann sollten wir eben auch einen Raum der Gräfin Dönhoff widmen. Die Giebelstube ist jetzt für Gäste offen. Sie sehen Porträts der Gutsherrentochter Marion Gräfin Dönhoff, die nach ihrer Flucht zu Pferd aus Ostpreußen im Januar 1945 Journalistin wurde und sich für die deutsch-polnische Verständigung und Aussöhnung einsetzte. In der kleinen Bibliothek können die Besucher Bücher von und über Marion Dönhoff lesen, sowie über Leidenschaften ihres Lebens, über Ostpreußen und vor allem die Geschichte des 20. Juli. Im Restaurant im ehemaligen Lehndorfhaus sind inzwischen Gäste zum Mittagessen eingetroffen. Kinder spielen Tennis hinter dem Haus und eine Reitergruppe zieht vorbei. Sommer in Masuren. Orte wie das Hotel von Alexander Potocki bieten komfortable, ruhige Ferien. Einerseits wollen wir keinen Massentourismus und andererseits muss der Schornstein rauchen, nicht? Wir reißen uns los und radeln weiter zurück zu unserem Schiff. Das legt nämlich bald ab, um am Nachmittag über den schmalen Bäldern in den weiten, fast runden Spirdingsee zu fahren. Dicke Wolken spiegeln sich im Wasser. Das Schauspiel am Himmel ist hier immer mindestens genauso schön wie das auf der Erde und dem Wasser. Dazwischen die weißen Dreiecke der Segelboote. Am Ufer keine Häuser, keine Menschen, nur Schilf und dann und wann eine Schwanenfamilie. Kleine Boote sind lässig mit einem Seil an Birken in winzigen Buchten festgemacht. Eine Landschaft, die noch Landschaft ist und nicht auf jedem Quadratmeter einem merkantilen Zweck dient. Eine SMS an Reinhild, deren Platz ich auf dieser Reise einnehme. Bin mitten in Geschichte und Gegenwart von Polen gelandet, morgen strammes Fahrradprogramm, 50 Kilometer. Überraschung, bisher keine Mücken. Liebe Grüße, Irene. Wir fahren heute über Rhin, Deutsch Rhein, nach Sondre, Zondern. Da kann man das private Heimatmuseum besuchen, der Familie Ligti. Und nachher fahren wir am Taltesee entlang bis nach Nikolaiken. Der nächste Tag. Gregorz ist unser Reiseleiter, ein junger Pole aus der Gegend, der nicht dem großen Trend folgt und in Warschau arbeitet. Tourismus ist für Masuren eine wichtige Einnahmequelle. Mehr als die Hälfte der Reisenden komme aus Deutschland. Gregorz, und wir sollen ihn Deutsch Gregor nennen, wirbt für sein Land, auch mit den Höhepunkten des heutigen Tages. Vor allem die Burg in Rhein, die heute als Vier-Sterne-Hotel funktioniert. Danach das private Bauernmuseum der hier gebliebenen deutschen Familie mit alten Exponaten. Wir fahren zunächst aber mit dem Fahrrad vorbei an kleinen Häusern. Zeugen von Armut und einfachem Leben vor und in der kommunistischen Zeit. Die Städte hier sind meistens nicht besonders hübsch. Neben einem renovierten Haus auf dem Marktplatz kann ein abgewetzter Plattenbau stehen. Andererseits, selbst kleine Siedlungen werden überragt von Kirchen in Backsteingotik, renoviert bis in die Turmspitze, oft mit EU-Geld. Das hatte Renate Marsch-Potocka noch gesagt. Die Polen haben eins gemacht, sie haben die EU-Mittel sehr gut ausgenutzt. Sie sehen überall Straßenbauten und so, man will den Tourismus hier ausbauen. Auf dem Fahrrad unterscheiden wir deshalb auch unsere Etappen in Straßen mit EU-Belag, das heißt heiteres Fahren auf ganz glattem Teer, und Nicht-EU-Belag, das bedeutet Lenker festhalten, Unebenheiten ausgleichen, der Hintern tut weh. Egal, beides macht Spaß. Und immer sind im Sommer elegante Begleiter dabei. Störche. Ein Drittel der Störche dieser Erde verleben ihren Sommer in Masuren, den Winter dann in Südafrika. Sie stehen in waagenradgroßen Nestern auf Pfählen, starksen über Weiden und scheinen sich dabei mit den Kühen einen Wettkampf zu liefern, wer die schöneren schwarz-weißen Kombinationen in Gefieder und Fell trägt. Guten Tag. Die Menschen am Straßenrand grüßen freundlich zurück, wenn wir sie grüßen. Wir müssen immer wieder auf der Karte nach dem Weg suchen und auf manchen Straßen Autos und Motorrädern ausweichen. Es gibt hier aber viele Radwege. Die Landschaft ist ideal zum Fahrradfahren. Leicht hügelig und alle 10, 20 Kilometer gibt es eine Sehenswürdigkeit. Hier ist schon Rhin. Du musst doch diesen Berg hochfahren, ne? In Rhin oder kurz nach Rhin. Stimmt. Bergauf ist etwas mühsam, aber auf EU-Straßenbelag geht es dann doch flott zur mittelalterlichen Burg in Rhin. Jetzt hängt hier niemand mehr eine klappernde Ritterrüstung in den Schrank. Zur Verfügung der Gäste 167 Zimmer und Apartments, 350 Schlafplätze im Hotel und auf dem Gelände am Schloss. Restaurant, 15 Konferenzräume. Überdachter Schlosshof. Das Hotel ist ein Unternehmen von Polen und meist für Polen. Beweis dafür, dass eine Mittelschicht entsteht. Und im Januar, erzählt der Reiseleiter, feierten Abiturienten hier ihren traditionellen Abiball. Wir fahren weiter und an unserer nächsten Station würde bestimmt kein Abiturient Halt machen. Hier gilt schon jeder, der noch Abstand zum Rentenalter hält, als Jugendlicher. Dieses Museum ist dann entstanden 1991, nach der Wende. Da sind praktisch deutsche Sachen und die werden sie uns nicht erlauben, in der kommunistischen Zeit das zu zeigen. Diese Klamotten, die haben wir, oder den Plunder, wie ich so sage, haben wir geerbt im Haus 80%. Christine Dikti und ihr Mann sind Ostpreußen und haben ein Bauernmuseum eingerichtet mit einem Garten mit üppigen Beeten. Bei Christine Dikti gibt es Hefekuchen und es gibt vor allem diesen Sound, der Einheimischen Tränen in die Augen treiben muss. Ein Klang, den die Welt verliert. Nicht-Ostpreußen kennen ihn vielleicht von Siegfried Lenz, von seinem Buch »So zärtlich war Sulaiken«. Lenz ist ganz in der Nähe hier geboren. Und auch in seinen Geschichten geht es oft ums Essen. Vielleicht braucht ihr noch Kuchen hier. Dann sag mal den Mädels, die sollen noch hier einen Teller Kuchen. Hier habt ihr genug, ja? Da habt ihr genug? Dann nur ein Teller hier. Ein paar hundert Meter weiter treffen wir einen Bauern. Auch er hat Zeiten und Systeme hier in Ostpreußen überdauert. Wie lange wohne ich hier? Ich bin 80 Jahre alt, dann von 80 Jahren, ja. Manfred heißt er, mehr will er nicht sagen. Er steht vor seinem Gehöft. Ein Kätzchen streicht um ihn und wenn ich seine wenigen Worte höre, weiß ich nicht genau, ob er sich über uns Reisende, über sich selbst oder über die ganze Welt lustig macht. Und gearbeitet früher mit Pferden, jetzt mit Maschinen, ja. So. Und Sie sprechen Deutsch zu Hause? Ich kann auch Deutsch, auch gut Polnisch. Wenn Sie wollen, können wir auch Polnisch sprechen. Dzień dobry, dziękuję, do widzenia, ja. Betreiben Sie hier noch Ihre Landwirtschaft? Ja. War noch nicht. Ich habe einen Teil verpachtet, aber einen Teil mache ich selber. Und das reicht. Mehr brauchen Sie nicht auf. Dziękuję. SMS an Reinhild. Heute den Klang einer untergehenden Welt gehört. Ostpreußisch. Das hätte dich auch berührt. Bin beim Radeln in eine Pfütze gefallen. Eine gute Nachricht, immer noch keine Mücken. Liebe Grüße, I. Wir fahren weiter, begleitet von Störchen vorbei an Wegkreuzen, die in diesem katholischen Land alle bunt geschmückt sind mit Bändern und Blumen. Und inzwischen bereitet sich auf dem Schiff, unserem Hotel, der Koch auf das Abendessen vor. Schmecken, das heißt auf Polnisch Smacz. Guten Appetit heißt Smacz Nego. Also das ist sein Reich hier, die Küche. Paweł kocht jeden Tag zwei Suppen, sind typisch polnische Suppen. Man sagt, dass in Polen in verschiedenen Regionen insgesamt 300 Suppen noch gekocht werden. Auch diese rote Bete-Suppe oder Sauerampfer-Suppe. Rozpusta, das heißt Delikatesse und das sind auch die Sommerspeisen. Reiseleiter Gregor schwärmt davon. Pierogi, Maultaschen mit verschiedenen Füllungen. Jetzt im Sommer essen wir das mit Blaubeeren. Typisch polnisch ist auch die Füllung mit Sauerkraut und Pilzen. Diese Maultaschen, Pierogi, essen wir zum Beispiel am Heiligen Abend. Zum Abendessen gibt es zwei weitere Spezialitäten. Piwo, das polnische Bier, und Wodka. Und danach kann ich meinen einzigen vollständigen polnischen Satz anbringen. Jestem zmęczona, idejusz spać. Ich bin müde und gehe schlafen. Denn am nächsten Tag geht es weiter. Zunächst in die Stadt Kętrzyn. Früher hieß das Rastenburg und dann zum unheimlichsten Ziel der Tour, zur Wolfsschanze, von 1941 bis 1944 Hitlers Hauptquartier. Die Glocken der großen Kirche in Kętrzyn läuten zu Mittag. Eine Wehrkirche aus dem 14. Jahrhundert in warmem Backsteinrot. Der höhere Klang, der sich einmischt, kommt von einer viel kleineren Kirche. Heute ist sie evangelisch und hat nur 500 Gemeindeglieder. Ihr Pfarrer Pavel Hause führt durch beide Kirchen, die kleinere mit einem Holzaltar und bezaubernden Engeln, die große mit einem Gemälde aus der Kranach-Schule und leuchtenden modernen Fenstern im Altarraum. Leer sind diese Kirchen nur jetzt. Am Werktag. Wegen keiner Kirchensteuer haben wir auch keine Kirchenaustritte. Überall, wo eine neue Wohnsiedlung entsteht, ist sofort eine neue katholische Kirche gebaut. Ich bin hier 20 Jahre, inzwischen sind zwei neue Kirchen, moderne Kirchen entstanden. Das sind normale katholische Pfarreien mit 6 Messen am Sonntag. Also wir sind sehr fromm. Ob wir gläubig sind, ist was anderes. Aber wenigstens gehen wir oft und zahlreich zur Kirche. Pavel Hause, er stammt aus Warschau und ist seit 20 Jahren evangelischer Pfarrer in Kętrzyn, beklagt die Arbeitslosigkeit hier. Gerade erst seien eine Hefe- und eine Zuckerfabrik geschlossen worden. 100 Menschen hätten ihre Arbeit verloren, 100 Familien ihre Ernährer. Hause, ein schmaler, schwarzhaariger Mann mit bissigem Humor, sieht nicht nur die Gegenwart kritisch. Besonders hart geht er, selbst Pole, mit dem Verhältnis der Polen zu Juden ins Gericht. Die Polen wollen es nicht so gerne hören, dass sie antisemitisch sind. Aber das ist so in der Tat. Viele Polen haben profitiert davon, dass die Juden ins KZ gingen. Und viel Eigentum wurde den Juden weggenommen. Das ist traurige Geschichte. Aber wie gesagt, man sollte nicht vergessen, dass viele Polen haben sein Leben riskiert, um die Juden zu retten. Auch an der Gegenwart übt Paweł Hause Kritik. Die katholische Kirche mischt sich immer wieder in die Politik am Ort ein, seine evangelische Kirche dagegen hat wenig zu melden. Das alles erzählt er sarkastisch. Dann aber verabschiedet er sich und zeigt uns den Weg zur nur 8 Kilometer weit entfernten Wolfschanze. Will ich das wirklich sehen? Eingeflochten in ein Ferienprogramm? Mit Eis und Cola im Touristencafé? Ist das zulässig? Als Deutsche? 6 Millionen Einwohner Polens haben Deutsche oder Menschen unter deutschem Befehl umgebracht, 3 Millionen polnische Juden. Ostpreußen war damals deutsch und lag nicht weit von der Sowjetunion. Deshalb, so vermuten Historiker, schlug Hitler hier zeitweise sein Hauptquartier auf, die Wolfschanze. Mein Interesse besiegt meine Skrupel. Meine liebe Gäste. Jarek Sarzecki macht gleich klar, dass er hier nicht etwa der Reiseführer ist. Dieses Wort wird allein in Bezug auf die Vergangenheit benutzt. Er sei vielmehr Militärhistoriker. Ein Buch über die Wolfschanze habe er geschrieben. Noch heute, ich habe die Grundfrage. Warum heißen Hitlers Hauptquartier Wolfschanze? Herr Wolfs, das war Hitlers Parteipseudonym. Eventuell Deckname, Spitznamen, Herr Wolf und die Wolfschanze genannt. Nachdem das geklärt ist, gehen wir durch das Gelände im Wald. Einst war es komplett von Tarnmaterial überwölbt. Die Bunker mit ihren meterdicken Mauern und Decken hatte die Organisation Todt gebaut. Und im November 1944, als Hitler sein Hauptquartier wieder nach Berlin verlegte, gesprengt. Diejenigen, die hier den mörderischen Russlandfeldzug planten und überwachten, den Mord an Europas Juden bestimmten, hatten selbst Angst. Vor Mücken. Sie benannten das Quartier nach diesen Plagegeistern. Ja, die Wolfschanze, ganz andere Staaten, Mückenheim genannt. Hier, schauen Sie hier. Das zeigt der Reiseleiter auf einem Foto. Der bleibende Eindruck hier, die meterdicken gesprengten Bunkermauern, die in den Wald ragen, jeder der führenden Männer des Reiches hatte seinen eigenen Bunker. Von dem Besprechungsraum, in dem Graf Stauffenberg am 20. Juli 1944 seine Bombe in Hitlers Nähe platzierte und ihn dennoch verfehlte, ist nichts übrig. Kein Stein, kein Fundament. Attentat war hier von Stauffenberg. Heute, wir stehen hier, ich glaube, 13, 14 Meter neben Besprechungsbarack. Die Gedenktafel für Graf Stauffenberg, ein aufgeschlagenes Buch aus Metall, verschwindet fast in den gigantischen Trümmern. Auch im Souvenirshop gibt es nicht etwa Stauffenberg-Artikel, sondern Briefbeschwerer mit Totenköpfen und Stahlhelm. Verwirrt macht unsere kleine Gruppe das, was alle nach dem Rundgang tun: Cola trinken, Eis essen. Und dann wieder aufs Fahrrad, über Sandwege, durch Weizenfelder und Wälder, Vögel zwitschern. Abends wieder eine SMS an Reinhild. Man kann der Geschichte hier nicht entfliehen. Und trotzdem wunderschöne Landschaft. Alles nebeneinander her, seufzt. Das Schiff hat am Jestoro Njegodzin, Löwentinsee, angelegt. Über dem Wasser wölbt sich ein Regenbogen. Ich schwimme auf ihn zu, ein paar Meter wenigstens. Die Reise, die sich zu mir begab, neigt sich jetzt ihrem Ende entgegen. In den nächsten Tagen sehen wir Pferdegestüte, besuchen die Stadt Lörzen, fahren durch Wälder, sammeln ein paar Pilze. Zum Schluss mache ich noch einen Abstecher zur Marienburg des Deutschen Ordens, der drittgrößten Burganlage Europas. Sie ist renoviert und war sicher nie so frei von Wunden der Kämpfe und Belagerungen wie heute. Was bleibt den Mitreisenden in Erinnerung? Das Besondere für mich war die Verbindung Landschaft, Natur und Mensch. Und das hautnah im Wasser und auf dem Rad zu erleben, das ist ein eindrucksvolles Erlebnis. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Mir hat ungeheuer gut getan, diese ungeheure Ruhe, dass es eben doch keine so viele Hektik hatte und dass die Straßen einigermaßen auch für die Radfahrer befahrbar waren, dass nicht ewig Autos kamen und eine wunderschöne Ruhe mit viel, viel Landschaft. Und sollte jetzt jemand in Masuren bleiben wollen und das nötige Kleingeld übrig haben, dann hat die deutsche Journalistin Renate Marsch-Potocka eine Idee. Quitainen, das Gut der Dönhoffs, wäre ein schönes Heim. Das ist übrigens zurzeit zu verkaufen. Wenn Sie 1 Million Euro haben, dann können Sie es gerne erwerben. Das Schloss nur. Die Landwirtschaft kriegen Sie sowieso nicht dafür. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.